Trotz dieser Schlagseite gilt, wer 45 Jahre lang immer das jeweilige Durchschnittseinkommen verdient oder Betreuungspunkte bekommt, hat am Ende 45 Rentenpunkte auf seinem persönlichen Rentenkonto. Das ist der erste Faktor der Rentenformel. Die Rentenpunkte werden mit dem zweiten Faktor multipliziert, dem Zugangsfaktor. Der bildet ab, ob ihr früher, später oder exakt zum gesetzlichen Renteneintrittsalter in Rente geht. Seid ihr 1964 oder später geboren und geht mit 67 in Rente, werden eure Rentenpunkte mit dem Zugangsfaktor 1 multipliziert. Ihr habt also immer noch 45 Rentenpunkte. Wenn ihr ein Jahr früher aufhört, werden eure Rentenpunkte nur mit 0,96 multipliziert. Es bleiben also bloß noch 43,2 Rentenpunkte übrig. Die Rente sinkt auf diese Weise ein bisschen, weil ihr früher aufhört zu arbeiten und damit kürzer in die Rentenkasse einzahlt, aber länger Rente bezieht. Hört ihr 3 Jahre früher auf, sind es sogar nur noch 40,05 Punkte. Arbeitet ihr hingegen 1 Jahr länger, erhöht das den Faktor auf 1,06 und ihr habt am Ende 47,7 Rentenpunkte auf dem Konto. Aber für Rentenpunkte könnt ihr euch nichts kaufen. Deswegen werden im nächsten Schritt eure Rentenpunkte in Euro umgerechnet. Hier kommt der dritte Faktor ins Spiel, der aktuelle Rentenwert. Dieser Wert sagt, wie viele Euro jeder eurer Rentenpunkte aktuell wert ist. Dieser Rentenwert wird jedes Jahr am 1. Juli von der Bundesregierung neu festgelegt. Das Verfahren zur Berechnung ist recht komplex. Das erklären wir weiter unten. 2023 war ein Rentenpunkt 37,60 Euro wert. Ein Rentner, eine Rentnerin mit 45 Rentenpunkten bekommt also 1.692 Euro Einstiegsrente pro Monat. Hier gibt es jedoch seit Jahrzehnten eine von vielen als ungerecht empfundene Schieflage. Der Rentenwert Ost ist niedriger als der Rentenwert West. Rentner im Osten bekommen für dieselben Rentenpunkte also weniger Rente. Erst 2024 sollen erstmals, von wenigen Ausnahmen abgesehen, alle gleich viel bekommen. Das lag unter anderem daran, dass der Durchschnittslohn in den ostdeutschen Bundesländern vor allem in den Jahren nach der Wende viel niedriger war als im Westen, sodass auch viel weniger Beiträge gezahlt wurden. Allerdings haben sich die Ostrenten den Renten im Westen schrittweise angenähert. Dieses Ziel der Rentenangleichung, das spätestens bis 2025 geplant war, wurde nun aufgrund der positiven Lohnentwicklung etwas früher erreicht. Wenn eure Rentenpunkte also mit dem Rentenwert multipliziert sind, habt ihr einen Eurobetrag, der schon sehr nach einer monatlichen Rentenzahlung aussieht. Ganz zum Schluss der Rentenberechnung wird dieser Eurobetrag aber noch mit einem vierten Faktor multipliziert, dem sogenannten Rentenartfaktor. Dieser Faktor verkleinert oder vergrößert die Rente, und zwar abhängig davon, warum ihr in Rente geht. Bei RentnerInnen, die das gesetzliche Rentenalter erreicht haben oder voll erwerbsgemindert sind, ist dieser Faktor 1. Es bleibt also bei dem bisher berechneten Eurobetrag. Wenn ihr aber nicht aus Altersgründen, sondern beispielsweise wegen teilweiser Erwerbsminderung in Rente geht, ist der Faktor 0,5. Der Eurobetrag wird also halbiert. Die Berechnung eurer ersten Rentenzahlung ist also komplex, aber mit einem hat sie nichts zu tun, der Höhe eures letzten Gehalts.